Guten Morgen. Wir hatten uns in der vergangenen Vorlesung mit Kant beschäftigt. Und wir hatten festgestellt, dass der Transzendentalphilosoph sich, wenngleich an verteilten Stellen und jeweils nicht gerade eingehend, aber immerhin, sehr wohl mit dem abgelegenen Thema des Träumens beschäftigt hat. Unter anderem in einer seiner früheren Schriften, eine nicht so wahnsinnig umfangreiche Schrift, Träume eines Geistersehers erläutert durch die Träume der Vernunft. Hier bedient sich Kant der Rede von der Träumerei in kritischer Absicht. Bloße Träume, das sind aus seiner Sicht jetzt in diesem Text im Speziellen, der in Stücken auch sowas wie eine Rezension, also die Besprechung eines Ansatzes eines Autors ist, also bloße Träume, das sind aus seiner Sicht in diesem Fall die obskuren Theorien des zu seiner Zeit viel gelesenen Autors Swedenborg, des sogenannten Geistersehers. Kants furios polemische Schrift ist für unser Thema, also in traumtheoretischer Hinsicht, nicht wirklich einschlägig, weil Kant sich des Traums eben da vor allem als Kampfvokabel bedient und eigentlich den Traum selber nicht besonders erläutert. Aber man sieht schon an dieser Schrift über die Träume eines Geistersehers, so sehr es ihm da gar nicht um Traumtheorie geht, sondern vor allem um die Demontage eines theoretischen Gegners, so sehr bekommt man doch schon einen Vorgeschmack der transzendentalphilosophischen Position, was den Traum angeht. Auch die Transzendentalphilosophie, die kantische Philosophie, betrachtet nämlich den Traum, wie wir es von Descartes her schon kennen. Von einem vorweg bereits für sicher erklärten Wirklichkeitsverständnis her. Und auch die kantische Philosophie bemisst den Traum sozusagen aus der sicheren Warte der Vernunftwirklichkeit her betrachtet als bloßen Mangel, als Mangelform, als Mangel an Klarheit und Mangel an Wahrheit. Der Traum gehört wie vieles andere auf die Seite des Irrtums, des bloßen Scheins, des Scheins eines realen Eindrucks, der in Wirklichkeit eben eine bloße Irrmeinung oder im Falle jetzt Swedenborg eine Irrlehre ist. Wie gesagt, in dieser Auseinandersetzung mit Swedenborg verwendet Kant den Traum mehr oder weniger als Metapher für irrationales Denken. In einer noch kürzeren Schrift aus derselben frühen Zeit, etwas vorher sogar noch, die heißt Versuch über die Krankheiten des Kopfes, finden sich hingegen erste sozusagen handfestere traumtheoretische Andeutungen. Kant rückt die verschiedenen Formen des Wahns und der Krankheit auf Abstand zum Traum. In diesem kleinen Text geht es vor allem um Formen des Krankseins, der Hypochondrie etc. Und davon setzt Kant den Traum ab. Träume sind ganz normale Phänomene aus seiner Sicht, im Gegensatz zu den Krankheiten. Die Träume besagen nichts. Sie zu beachten wäre Spintisiererei, aber sie gehören zum Organismus hinzu. Diese physiologische Linie sozusagen der Traumerklärung wird Kant später beibehalten. Wir haben uns das angesehen in der Kritik der Urteilskraft, 1796, also spät dann, geht er in ähnlicher Linie, auf ähnlicher Linie auf den Traum ein und dann in der späteren Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Das ist die Schrift, die relativ am ausführlichsten den Traum oder das Träumen behandelt, auch nur an zwei kürzeren Stellen, aber immerhin. Die Frage nach dem erkenntnistheoretischen Status der Träume bleibt durch alle diese immer mal so punktuellen Erwähnungen im kantischen Oeuvre hindurch irgendwie virulent. Denn, dass wir zumindest während wir träumen, diese Träume von realen Eindrücken nicht unterscheiden können, das gibt auch Kant zu. Insofern stellt das Träumen eine Art Extremerfahrung für den rationalen Menschen dar und eine, in der ihm seine Verstandesmaße in einer Weise abhanden kommen, die sicher dann erst durchs Aufwachen unterbrochen wird. Da die Wachwelt im Gegensatz zu den Träumen kohärent ist, also Zusammenhänge enthält, auch langfristige Zusammenhänge, wir die Träume nicht erinnern und sie für sich genommen keine längerfristigen Zusammenhänge bilden, erkennen wir, sobald wir aufwachen, den Traum als Schein. Das ist die kantische Perspektive. Ich habe beim letzten Mal dieses zentrale Motiv der Kohärenz, das wir ja auch schon von Descartes kennen, herausgehoben. Und ich habe dieses zweite Motiv, das Kant so anklingen lässt, das Motiv des Aufwachens. Wir kennen das auch schon. Sie erinnern sich, das war unter anderem das Argument Schopenhauers gewesen, auch Leibniz. Also wenn wir aufwachen, haben wir sozusagen momentan eine Erfahrungsgewissheit, dass wir nicht mehr träumen, weil wir diesen Weg vom Traum ins Aufwachen als Erfahrung sozusagen evidentermaßen haben, sodass wir nicht nur mit rationalen Zusammenhangskriterien, sondern außerdem aus der Evidenz dieser Aufwacherfahrung die Differenz zwischen Traum und Wachen bestimmen können. Also dieses Motiv des Aufwachens ist bei Kant nicht so wesentlich, aber er streift es. Und ich hebe jetzt es hier nochmal hervor, sozusagen als kleine Fußnote, denn bedenken Sie, dass das Sprachbild von der Aufklärung, also dieses Vorzeichen, unter dem das kantische Denken ja steht und unter das es sich selbst auch immer wieder eingeordnet hat, nicht zuletzt Aufhellung bedeutet. Und dass damit diese Urszene des Wachwerdens unmittelbar sozusagen zum sinnbildlichen Assoziationsfeld der Vernunftphilosophie kantischen Typs gehört. Die Aufklärung sieht sich nicht nur als die Vertreibung der Schatten, also Licht vertreibt die Schatten, sondern sie erscheint auch gleichsam als das Ende der Nacht und ein Verwischen, Vergessen, vielleicht auch ein Belächeln der Träume, der Irrtümer, die in die Nacht hineingehören. Wir haben das bis heute, wenn man das Mittelalter als finsteres Mittelalter bezeichnet und von der Aufklärung sozusagen als hell erleuchteter Phase des Erwachens der Vernunft unterscheiden und dergleichen. Also da gibt es auch so eine bildliche Komponente, die was mit dieser Grenzlinie zum Traum zu tun hat, die vielleicht sogar schon in diesem Konzept Aufklärung drinsteht. Wir sehen aber auch da, also diese Gewissheit, sich diese Szene des Erwachens als Urszene der Vernunft immer schon zu eigen gemacht zu haben, die Gewissheit dieser Vernunftphilosophie, dass sie sich selbst auf jeden Fall ganz auf der Seite des Wachseins verortet und dahin gehört. Kants Hauptunterscheidungskriterium, um das nochmal zu wiederholen, lautet wie dasjenige des Descartes: Die Träume sind unzusammenhängend. Sie bilden in sich und miteinander und mit der Wachwahrnehmung keinen kohärenten Zusammenhang. In diesem Sinne fehlt es ihnen eben an der Klarheit, an der man die Evidenzen des natürlichen Lichts der Vernunft erkennt. Auch das ist eine schöne Metapher. Das natürliche Licht der Vernunft hatten wir schon bei Descartes und auch Kant steht in dieser Tradition. Kant sieht das letztlich ebenso oder sehr verwandt wie Descartes. Allerdings vor dem leicht veränderten Hintergrund nicht mehr nur eines erkenntnistheoretischen Arguments, wie das bei diesem kartesischen Zweifelsgang der Fall war, Sie erinnern sich, sondern bei Kant jetzt etwas anders vor dem Hintergrund einer Anthropologie. Eine Anthropologie des Traumphänomens, mit dem wir als Menschen, als Anthropoi umgehen müssen, auch wenn es für uns eigentlich nur das sinnleere Spiel unserer Einbildungen ist, oder andererseits das Träumen auf eine näher zu klärende Weise einen Naturzweck zu haben scheint. Die Erinnerungslücken beim Träumen sind und bleiben entscheidend für Kant und sie reichen im Zweifel aus, um die beiden Sphären auseinanderzuhalten. Kant erwähnt übrigens in seiner frühen polemischen Schrift über die Träume eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der Vernunft, wie gesagt von 1766, noch einen Komplikationsfall, den ich letztes Mal auch nicht erwähnt hatte, den Kant selber gesondert betrachtet und auch gesondert bewertet sehen will, nämlich den Fall des Tagtraumes oder des Wachtraumes. Im Tag- oder Wachtraum schlafen wir nicht. Von daher handelt es sich, so Kant, nicht um Träume, die uns wirklich täuschen können. Zitiere da nochmal aus den Träumen eines Geistersehers, jetzt zu diesem Phänomen Wachtraum. Kant: derjenige, der im Wachen sich in Erdichtungen und Chimären, welche seine stets fruchtbare Einbildung ausheckt, dermaßen vertieft, dass er auf die Empfindung der Sinne wenig Acht hat, die ihm jetzt am meisten angelegen seien, wird mit Recht ein wachender Träumer genannt. Denn es dürfen nur die Empfindungen der Sinne noch etwas mehr in ihrer Stärke nachlassen, so wird er schlafen und die vorigen Chimären werden wahre Träume sein, dann, wenn er schläft. Die Ursache, weiter Kant, weswegen sie es nicht schon im Wachen sind, solche wahren Träume, diese Chimären, ist diese, weil er sie zu der Zeit als in sich andere Gegenstände aber, die er empfindet, als außer sich vorstellt. Folglich jene zur Wirkung seiner eigenen Tätigkeit, diese aber zu demjenigen zählet, was er von außen empfänget und erleidet. Denn hierbei kommt alles auf das Verhältnis an, darin die Gegenstände auf ihn selbst als einen Menschen, folglich auf seinen Körper gedacht werden. Daher können die nämlichen Bilder, also diese Wachträume, ihn im Wachen sehr wohl beschäftigen, aber nicht betrügen, so klar sie auch sein mögen. Zitat Ende. Im Tagtraum heißt das im Klartext, weiß ich im Grunde immer, woran ich bin. Oder ich müsste es jedenfalls wissen, denn ich selbst würde ja gefragt, was ich da sehe oder habe oder mache, mich immer berufen auf die Differenz meiner tagträumerischen Vorstellungen hier in mir drin. Es ist mein Traum sozusagen, meine Träumerei. Ich würde mich ja berufen auf die Differenz der Vorstellungen hier in mir drin zur Außenwelt. Das ist an der fraglichen Stelle die Spitze, auf die es ankommt. Kein schwärmerischer Spintisierer kann sich darauf berufen, seine Tagträume seien ihm aber doch ganz real vorgekommen. Und er habe sie also glauben müssen, weil er ja selber wissen können muss um diesen Unterschied zwischen dem bloß selber wahrgenommenen in ihm drin und der Außenwelt, die ganz anders funktioniert. Das ist das kantische Argument und bedeutsam ist es durchaus. Es heißt nämlich, Fantasiebilder, wie sie in uns im Zustand der geistigen Zerstreuung zum Beispiel auftauchen können, sind mit realen Eindrücken nicht verwechselbar. Eben, dass wir sehr wohl zwischen Innenwelt und Außenwelt unterscheiden, wenn wir Tagträume ja als innere Erfahrungen beschreiben, beweist für Kant, dass der Verstand das Spiel der Einbildungen hier noch sehr wohl kontrollieren kann. Dies verhält sich dann beim echten Traum anders. Im Schlaf sind wir tatsächlich nach Kant unwillkürlichen Einbildungen ausgesetzt. Das heißt, da haben wir diese Kontrolle genau nicht mehr, wo wir auch zwischen innen und außen unterscheiden können und so weiter. Und wir erleiden den Traum. Diese eigentümliche Achillesferse der Wahrnehmungen und des Verstandes scheint der Mensch nicht loszuwerden. Dass wir im Schlaf zumindest die Träume erleiden und da den Unterschied auch nicht parat haben zwischen Wach- und Schlaferfahrung. Wir hatten uns das beim letzten Mal auch genauer angesehen, wie Kant eigentlich die Schlaferfahrung beschreibt. Nach Kant ist es unsere im Schlaf ungebundene Einbildungskraft, die da sozusagen macht, was sie will. Dieses Problem, dass das nachts passiert, scheint dem Menschen qua Natur anthropologisch mitgegeben. Und wir haben gesehen, wie Kant das Träumen dann sozusagen auf zweiter Stufe, obwohl es eine ungebundene Einbildungskraft ist, dann doch wieder als vernünftige Einrichtung erklärt. Ob vernünftige Einrichtung der Natur oder natürliche Einrichtung aus Vernunft oder wie, das genau ist relativ schwer klärbar vom kantischen Text her. Jedenfalls steht fest, seine Überlegung lautet, träumten wir nicht, würde unsere Lebenskraft nachts gar nicht mehr genug gereizt, geweckt, ein bisschen wach gehalten sozusagen, und wir würden im Schlaf sterben. Mit dieser Annahme balanciert die Vernunftphilosophie gleichsam auf einem schmalen Grat. Es ist eine Annahme, die sowohl erkenntnisbezogen als auch physiologisch gemeint ist, also in zwei Richtungen eigentlich ausgreift. Und Kant erklärt damit den Traum einerseits als den vernunftgefährdenden Unsinn schlechthin, eben dieses völlig entfesselte wilde Spiel der Einbildungskraft in der Nacht. Und er erklärt ihn andererseits dann doch wiederum als etwas, das einen handfesten physiologischen Nutzen hat. Diesen Nutzen haben die Träume und dann auch gerade noch in besonderer Weise der Albtraum, Sie erinnern sich, weil der Albtraum ganz besonders aufregt sozusagen, hat er diesen die Lebenskräfte reißenden Effekt in besonderem Maße. Mir scheint, wir sehen hier, dass der kantische Blickwinkel irgendwie an diesem Punkt des Träumens nicht wirklich ganz in sich selbst ruht. Kant blickt zugleich differenzierender, vielleicht aber auch unterschwellig beunruhigter auf das Traumphänomen als beispielsweise Descartes. Damit verhält sich die Traumtheorie Kants einerseits, könnten wir sagen, eher noch selbstsicherer als Descartes. Er bietet eine noch umfassendere Erklärung an, denn das Träumen ist für Kant physiologisch vollständig erklärbar. Ein defizitärer Modus des Wachseins und als Quelle sinnloser Einbildung eine Marginalie, im Zweifel eine Störung der Verstandestätigkeit und unseres sittlichen Empfindens. Es ist schlechte Metaphysik, wie auch Empfindungsschwärmerei, und Irrtümer und dergleichen können metaphorisch als Träumerei, als Hirngespenster, als Chimären, als Blendwerke und als nächtliche Schatten verworfen werden. Das ist also sozusagen die eine vollständige Erklärung. Der Traum gehört sozusagen ganz auf die Seite des Irrationalen und des Zuverwerfenden, des anderen, der Vernunft. Gleichwohl aber steckt eben andererseits hinter der selbstsicheren Geste auch dann diese aus mehreren Teilstücken zusammengefügte, nicht wirklich bruchlose Theorie von der Nützlichkeit des Traums und irgendwie auch Vernünftigkeit des Traums. Kant manövriert so in letzter Instanz seltsam schwankend zwischen der Physiologie und der Erkenntnistheorie, und letztlich ist es dieser physiologische, funktionale Letztbezug auf den Tod und auf das körperliche Überleben, der den Traum in sein sozusagen anthropologisches Recht setzt. Paradoxerweise ist aber das, was uns letztlich, wenn es ums Überleben in der Nacht geht, rettet, eben gerade nicht Verstandestätigkeit, Vernunft oder dergleichen, sondern sozusagen ausgerechnet das Sinnloseste, was wir zu bieten haben, dieses vernunftferne Spiel der Einbildungskraft, das, was unsere Erkenntnisvermögen in der Regel immer nur täuscht, irren lässt und so weiter. Dieses selbe Spiel dann in völlig entfesselter Form bewahrt uns nachts vor dem Tod im Schlaf. Ich will dieses, was ich so als Brüchigkeit bezeichnet habe, in dem kantischen sozusagen Großsystem, nun nicht in irgendein Psychogramm Kants als eines von vielleicht nicht nächtlichen Ungeheuern, aber doch von der Angst vor dem Tod oder dergleichen in der Nacht getriebenen Denkers ausufern lassen. Sie wissen, dass es über Kant alle möglichen, so ein bisschen despektierlichen Spekulationen gibt, dass er da sozusagen ein Problem damit hatte. Diese Spekulationen über die Person Kant finde ich nicht so interessant. Wichtig ist mir was anderes. Im Blick auf den Traum ist im Rahmen der kantischen Vernunftphilosophie keine wirklich sozusagen bereinigte transzendentale Perspektive möglich. Oder etwas schwächer ausgedrückt, jedenfalls kommt im Blick auf den Traum auch für den Transzendentalphilosophen immer die Notwendigkeit hinzu, mit solchen anthropologischen, physiologischen, lebensbezogenen Zusatzannahmen zu operieren. Es kommt also diese Lebens- und Überlebenshypothese hinzu, und erst der Rekurs auf den guten, den Lebenskräften zugewandten Sinn der Natur, wiewohl wir der Natur ja ihre Zwecke nur zuschreiben, also die Natur an sich und dergleichen gibt es ja für Kant gar nicht, also einen irgendwie dort verborgenen, guten, den Lebenskräften zugewandten Sinn und der Rekurs auf das A priori eines Kampfes von Tod und Leben gibt dem Traum aus der kantischen Perspektive seinen spezifischen Platz im rationalen Universum. Kant ist ein Extremist der Traumtheorie, und ich würde sagen, gerade in der Art und Weise, wie er Erkenntnistheorie und Physiologie im Zeichen der Anthropologie kombiniert, stellt er sowas wie ein ganz besonderes, modernes Extrem dar. Eines, das wahrscheinlich bis heute auch noch in Nachfahren so in der Philosophie aktuell ist. Deswegen habe ich es jetzt nochmal so ausführlich wiederholt. Lassen wir diese kantische Perspektive für heute sozusagen einfach im Raum stehen und tun wir einen riesengroßen Schritt und betrachten nun ganz andere, zeitlich aber eigentlich überlappende, also bereits zu Kants Zeiten und also zutiefst faszinierende Diskurse über den Traum, die auch dann gegen Kant operiert haben, explizit, das werde ich auch noch zitieren. Also betreten wir jetzt sozusagen ein Gelände von ganz anderen Traumtheorien, die auch etwa um 1800 herum virulent waren. Ich möchte jetzt nicht eingehen, obwohl ich das so ein bisschen ansuggeriert habe, vielleicht durch die Textauswahl, auf diesen Geisterseher, diesen Emanuel Swedenborg, mit dem sich Kants frühe Polemik auseinandersetzt. Also tut mir leid, wenn ich Sie möglicherweise auf diesen Autor neugierig gemacht habe. Ich sage dazu zwei Sätze. Swedenborg gehörte zu den vielen eigentümlich schillernden Figuren des 18. Jahrhunderts, die in dieser Zeit sozusagen eine Mischung aus theologischer Mystik, Mythologie und philosophisch klingender Prosa auf den Markt brachten, sozusagen eine christlich gebildete Erbauungsliteratur, würde ich das mal nennen. Und im 18. Jahrhundert gab es eben schon sowas wie einen Weltanschauungsmarkt, also wo man auch Bestseller schreiben konnte. Und soweit ich weiß, war es Swedenborg viel gelesen. Er hat das aber immer so auf der Grenze zwischen Weltanschauung, Religion, Philosophie, irgendwelchen Kulturbruchstücken, Mystik und so weiter gehalten. Er hatte selber religiöse Erscheinungen, wie er mitteilt auch. Er verkehrte mit Engeln und Verstorbenen und hat sich mit der Schrift vor allem De Cultu et Amore Dei von 1745, in der deutschen Übersetzung heißt die Über Gottesdienst und Gottesliebe, an einem großen Schöpfungsgedicht versucht, nach dem Vorbild von Ovids Metamorphosen. Das ist ein Schöpfungsgedicht, in dem als Protagonist der biblische Adam figuriert. Also es ist quasi aus der Perspektive Adams erzählt und durch den Mund Adams verkündet Swedenborg seine eigene Theorie. Die ist im Wesentlichen eine Theorie der Seele, in der aber ganz viel so christliche Versatzstücke mit herumspucken. Also Sie können sich vorstellen, dass das für Kant die Provokation schlechthin war. Ich denke jetzt für unsere Zwecke viel besser als diese doch etwas verquaste und eigentlich auch im Grunde in eine andere Epoche gehörende Theoriebildung von Swedenborg, zeigt sich sozusagen die diametral dem kantischen Ansatz entgegengesetzte Denkrichtung, was den Traum angeht, ungefähr zur selben Zeit in den stürmischen Texten jüngerer Autoren, der sogenannten romantischen Autoren, rund um die Jahrhundertwende und dann auch noch bis in die 1820er, 30er Jahre tätig. Und damit meine ich Autoren wie, ich begrenze das jetzt, ich gehe nur auf wenige ein, Novalis oder Friedrich Schlegel oder Jean Paul, die dem Traum in der Philosophie eine ganz neue und auch anders gelagerte Form von Aktualität bescheren. Und ich denke, dass gerade die Romantik, also dieser Einschnitt, der relativ schwer zu beschreiben ist, wir werden uns auch ein bisschen ausführlicher damit beschäftigen müssen, für unsere Grundfrage, die Beziehung von Traum und Wirklichkeit, ganz wichtig ist und einen also sehr gravierenden Wandel hervorruft. Vielleicht könnte man auch sagen, dass mit der Romantik in der Traumtheorie so etwas wie die Moderne beginnt. Auf diese drei Autoren, Novalis, Friedrich Schlegel und Jean Paul, gehe ich einem auf Fichte auch noch ein bisschen. Also, wie gesagt, es gäbe viele andere. Und es ist auch eine etwas sozusagen patchworkartige Konstellation, die, wenn wir auf diese verschiedenen Autoren eingehen, zusammenkommt. Aber ich hoffe, Sie werden sehen, wie anders und wie interessant diese romantischen Denker diese Thematik des Traums angehen. Im Jahr 1800 publiziert Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte, in der Zeitschrift Athenaeum eine Sammlung von Prosastücken, die den Titel trägt Hymnen an die Nacht. Man kann diese Stücke als literarische Texte lesen. Ich vermute auch, dass es in der Regel die Form ist, in der man sie wahrnimmt. Sie enthalten aber auch, würde ich sagen, eine wirklichkeitstheoretisch ganz entscheidende Blickwendung, die für die romantische Theoriebildung wichtig ist. Mit Novalis Nachthymnen drehen wir uns gleichsam im Zuge der Lesebewegung, die dieser Autor organisiert, wenn er uns diese Hymnen zu lesen gibt, weg von der Welt der Sonne, der Welt der Helligkeit und damit auch der Welt der Aufklärung und tauchen ganz bewusst in die Nacht hinein. Ich lese Ihnen, denn referieren lässt sich das schlecht, eine in Stücken etwas gekürzte, längere Passage aus diesen Hymnen an die Nacht vor. Also die Liebhaber dieses Textes mögen mir verzeihen, dass ich da Stücke aus Gründen des Umfangs Stücke rausgenommen habe. Achten Sie einmal darauf, wie Novalis hier systematisch gegen die traditionelle Bewertung des Lichts und der Sonne die Nacht ins Spiel bringt und sozusagen ausspielt und damit gleichsam eine neue Perspektive entwirft, eine Perspektive gesehen durch so etwas wie lichtlose Gegenaugen oder die Perspektive eines lichtlosen, lichtverweigernden Blicks, der sich auf das Dunkel richtet und auf die Geliebte und auf eine andere Form von Wahrheit, Wirklichkeitsverhältnis. Und ganz am Schluss dieser Passagen fällt bei Novalis auch tatsächlich unser Stichwort Traum. Aber im Grunde befassen sich die Texte durchgehend damit. Ich zitiere mal. Ich versuche das jetzt ein bisschen langsamer zu lesen. Ich hoffe, das passt. Abwärts wende ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft versenkt. Wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Seiten der Brust weht tiefe Wehmut. In Tautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche mich vermischen. Hast auch du einen Gefallen an uns, dunkle Nacht? Was hältst du unter deinem Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner Hand, aus dem Bündel Mohn. Die schweren Flügel des Gemüts hebst du empor. Dunkel und unaussprechlich fühlen wir uns bewegt. Wie arm und kindisch dünkt mir das Licht nun. Wie erfreulich und gesegnet des Tages Abschied. Und dann wendet sich sozusagen die literarische Perspektive. Er spricht jetzt ein Du an. Man könnte sagen, er wendet sich an Gott oder dergleichen. Also, wie erfreulich und gesegnet des Tages Abschied. Also nur darum, weil die Nacht dir abwendig macht, die Dienenden, sätest du in des Raumes Weiten die leuchtenden Kugeln, zu verkünden deine Allmacht, deine Wiederkehr in den Zeiten deiner Entfernung. Himmlischer als jene blitzenden Sterne dünken uns die unendlichen Augen, die Nacht in uns geöffnet. Weiter sehen sie als die blässesten jener zahllosen Heere. Ende des Zitats. Sie sehen, wie konsequent in diesen Zeilen die Kosmologie der Aufklärung und der Naturwissenschaft umgekehrt wird. Die Sterne, also diese leuchtenden Kugeln, werden zu aggressiven leuchtenden Kugeln, die ein Du, also sagen wir mal dieser Gott oder wer immer, also ein Schöpfer, dorthin gehängt hat an den Himmel, um die Menschen der Nacht abspenstig zu machen. Himmlischer aber als die Sterne sind für uns eigentlich die unendlichen Augen, die Nacht in uns auftut. Ich zitiere noch mal ein Stück weiter. Muss immer der Morgen wiederkommen? Endet nie des irdischen Gewalt? Unselige Geschäfte verzehren den himmlischen Anflug der Nacht. Wird nie der Liebe geheimes Opfer ewig brennen? Zugemessen ward dem Licht seine Zeit. Aber zeitlos und raumlos ist der Nachtherrschaft. Ewig ist die Dauer des Schlafs. Einst, da ich bittere Tränen vergoss, da in Schmerzen aufgelöst meine Hoffnung zerrann und ich einsam stand am dürren Himmel, am dürren Hügel, der in engen, dunklen Raum die Gestalt meines Lebens barg, einsam wie noch kein Einsamer war, von unsäglicher Angst getrieben, da kam aus blauen Fernen von den Höhen meiner alten Seligkeit ein Dämmerungsschauer. Und mit einem Male riss das Band der Geburt, des Lichts Fessel. Hinfloh die irdische Herrlichkeit und meine Trauer mit ihr. Zusammen floss die Wehmut in eine neue, unergründliche Welt. Du Nachtbegeisterung, Schlummer des Himmels, kamst über mich. Die Gegend hob sich sacht empor, über der Gegend schwebte mein entbundener, neugeborener Geist. Es war der erste, einzige Traum. Und erst seitdem fühl ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der Nacht und sein Licht, die Geliebte. Ende des Zitats. Auch in Novalis Hymnen an die Nacht, am Schluss wieder diese Konstellation, also der Himmel der Nacht hat gerade kein Licht und wenn, dann ist die Geliebte, sozusagen das dunkle Licht in der Nacht. Auch hier ist aber der Schlaf, Sie haben das gehört, an mehreren Stellen auf Ängste mit dem Tod verbunden. Also es reißt das Band der Geburt, der Verzicht, das sich Abtrennen von dem ans Licht gebundenen Leben. Wir finden aber, verglichen mit Kant, den Sinn des Traums in diesem Szenario einen geradezu umgekehrten. Der Traum hier bei Novalis holt uns nicht etwa ins Leben zurück, also als etwas, das den Schlaf sozusagen von seiner Tiefe abhält, sondern der Traum ist im Gegenteil gerade eigentlich der Bote des Schlafs, der Vorbote letztlich eines glücklichen Todes. Sehnsucht nach dem Tode ist auch die letzte dieser Hymnen überschrieben, dieser Hymnen an die Nacht. Und der Schluss dieser Hymne, die heißt Sehnsucht nach dem Tode, lautet: Getrost, die Abenddämmerung graut den Liebenden Betrübten. Ein Traum bricht unsere Banden los und senkt uns in des Vaters Schoß. Auch da haben Sie diese genau umgekehrte Figur. Der Traum löst die Fesseln und ermöglicht geradezu diesen endgültigen Aufbruch in die Nacht, so als Weg ohne Wiederkehr. Also entgegengesetzter könnte das Bild zu dem Kantischen gar nicht sein. Kleiner Sprung, ein ganz anderer Text des Novalis, der Heinrich von Ofterdingen, der beginnt ebenfalls mit einem Traum. Das ist eine Erzählung Heinrich von Ofterdingen, eine nachgelassene. Und hier, also nur so als Lesereiz, wer mal Lust hat, haben Sie direkt auf den ersten Seiten, als die Geschichte eigentlich noch gar nicht richtig begonnen hat, so als Einstieg in die Geschichte, die Situation, dass der junge Heinrich von Ofterdingen, also der Held der Geschichte, von einem rätselhaften Traum bewegt worden ist in der Nacht und dann morgens mit seinen Eltern darüber spricht. Und da gibt es eine Szene, das ist also regelrecht eine traumtheoretische Diskussion über den Wert der Träume. Am Ende dieser Szene stellt sich dann heraus, ganz am Anfang sah es so aus, als ob die Eltern, insbesondere der Vater, also sozusagen den nüchternen Realismus verkörpern und sagen, also Unsinn, über den Traum länger nachzudenken. Am Ende stellt sich heraus, dass ausgerechnet der traumskeptische Vater in seiner Jugend ein ganz ähnliches Traumbild gehabt hatte, wie dieses seltsame Traumbild, das den jungen Heinrich jetzt an diesem Morgen verzaubert hat nach der Nacht. Auch der Vater sah nämlich eine rätselhafte Blume. Und genau das ist der Einstieg dann in die Geschichte. Auch da sehen Sie, es gibt eine regelrechte Realitäts- oder auf die Grenze von Traum und Realität bezogene Diskussion zwischen den Protagonisten der Geschichten ganz am Anfang. Und die Erzählung entscheidet sich sozusagen dafür, dass es mit dem Traum entgegen aller realistischen Argumente eine Bewandtnis hat. Und das, dann entspinnt sich die Verwicklung der Geschichte. Noch ein Szenenwechsel, jetzt auch ein Genrewechsel. Bei dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte finden wir in einem theoretischen Text, also jetzt Heinrich von Ofterdingen ist eindeutig eine literarisch gemeinte, auch literarisch angelegte Erzählung, wir finden bei Fichte auch nochmal so eine antikantische Perspektive in dem Text Die Bestimmung des Menschen. Das ist eine bewusst populär, also lesbar gehaltene Schrift aus dem Jahr 1800, also aus genau demselben Jahr wie Novalis' Hymnen an die Nacht. Hier schreibt Fichte in einer ganz anderen Form als diese unterschwellig heidnischen Beschwörungen der Nacht bei Novalis literarisch geformt sind. Und Fichte zielt auch auf etwas ganz anderes ab, auf eine theoretische Aussage. Es geht ihm zunächst mal darum, sowas wie die transzendentalphilosophische Perspektive, zum Beispiel durchaus auch Kants, zu verdeutlichen für die Leser. Gleichwohl finden wir auch hier bei Fichte die Vorstellung vom Träumen wieder, als derjenige Einstellung, in der sich jenseits eines platten Realismus erst die wahre Verfassung der Welt erschließt. Witzigerweise ist es so, dass Fichte jetzt sozusagen den Traum verwendet, um die Transzendentalphilosophie zu illustrieren. Man könnte also etwas zugespitzt sagen, dass Fichte in die Bestimmung des Menschen ausgerechnet die kopernikanische Blickwendung Kants damit begreift, dass wir endlich verstehen, dass wir im Grunde in einem Traum leben und uns auch als Teil dieses Traums zu verstehen haben. Aber abgesehen von der kantkritischen Pointe, die ich Ihnen damit gern zeigen will, ist eben interessant, auf der anderen Seite, Fichte meint das durchaus positiv. Also er bringt das jetzt nicht nur als Polemik gegen Kant, sondern eigentlich also als eine aus seiner Sicht angemessene Reformulierung des eigentlich Interessanten an der kantischen Perspektive. Zitat: Es ist kein Sein. Ich selbst weiß überhaupt nicht und bin nicht. Bilder sind. Sie sind das Einzige, was da ist. Und sie wissen von sich in der Weise der Bilder. Ich selbst bin eines dieser Bilder. Ja, ich bin selbst dies nicht, sondern nur ein verworrenes Bild von den Bildern. Alle Realität verwandelt sich in einen wunderbaren Traum, ohne ein Leben, von welchem geträumt wird, und ohne einen Geist, dem da träumt. In einen Traum, der in einem Traume von sich selbst zusammenhängt. Das Anschauen, gemeint ist durchaus das kantische Anschauen, ist der Traum. Das Denken, die Quelle allen Seins und aller Realität, die ich mir einbilde. Meines Seins, meiner Kraft, meiner Zwecke, ist der Traum von jenem Traume. Also die Realität, das Anschauen ist der Traum und das Denken ist der Traum von jenem Traume. Ende des Zitats. So also referiert Fichte hier die transzendentalphilosophische Perspektive Kants, wie Sie wissen, diejenige, die sozusagen die Gegebenheitsweise unserer Erfahrung in den Mittelpunkt stellt und nicht mehr die Dinge an sich oder dergleichen. So referiert Fichte diese Blickwendung als eine Bejahung einer Perspektive auf der Welt, die im Prinzip eine Traumperspektive ist und eines Modells des Denkens, das er rekonstruiert als dann eben Träumen vom Träumen. Nicht Dinge an sich, sondern nur die konsistenten Strukturen unserer subjektiven Erkenntnisvermögen geben uns die Welt. Das ist die kantische Blickrichtung und Fichte romantisiert sozusagen diese kantische Sicht, indem er es reformuliert in Vokabeln von Bild und Traum. Wenn wir nur quasi in der Form von Bildern wissen können, so ist eigentlich die Welt ein Traum und die Reflexion der Traum von jenem Traum. Nach Fichte stellt sich dann freilich für uns über Kant hinaus, und er bleibt also nicht in dieser Form sozusagen bei einer Begeisterung für die kantische Philosophie stehen. Nach Wichte stellt sich dann für uns über Kant hinaus die Aufgabe, in der so verstandenen, ganz gänzlich subjektrelativen Welt unsere eigene Freiheit richtig zu Ende zu denken, die eben unser eigener Wille ist. So dass Fichte eben, also für Fichte ist das nur eine Zwischenstation, diese Überlegung, die ich hier zitiert habe. An die Stelle einer objekthaft beschaffenen, auf eine Ursache oder eine geistige Mitte zurückführbare Gesamtordnung tritt jedenfalls mit Kant bereits aus Fichtes Sicht ein anonymisiertes Universum, von dem man sagen kann, dass es sich gleichsam selbst träumt oder selbst halluziniert. Also finde ich eine ganz bemerkenswerte kleine Verschiebung. Und da sehen Sie sozusagen, wie die Romantik auf ihre Weise gegen Kant antritt. Also teils sozusagen getragen von einer kantisch inspirierten Bewegung, aber dann mit dem entschiedenen Willen zur Radikalisierung. Mit Fichte sind wir ja jetzt schon von der Literatur in die Philosophie gewechselt. Sie merken aber, dass diese Trenngrenze zwischen Literatur und Philosophie für romantische Autoren nicht besonders scharf gezogen ist. Und sie kann ja eigentlich auch logischerweise nicht besonders scharf gezogen sein. Der literarisch freie Umgang mit der Form ist für die Romantik ja gerade nicht einfach eine Geschmackssache, sondern muss im Grunde seine eigene innere Konsequenz haben. Denn wenn das Denken ein Imaginieren ist, ein Fantasieren, sogar ein Träumen sein kann und vielleicht auch sogar ein Träumen sein soll, dann muss ja auch die Form des Denkens von dieser Hinwendung zum Modell der dichterischen Einbildung betroffen sein. Also romantisieren des Denkens muss eigentlich heißen, es auch in gewisser Weise in die Nähe der Kunst und der Literatur zu rücken, von seiner eigenen Form her. Man braucht daher nicht erst an die Kohärenztheorie der Wirklichkeit denken, der zufolge der Traum als unzusammenhängendes eben ein Traum ist, oder an Kants These über die Zerstreuung als einen traumähnlichen Zustand im Wachen, um zu sehen, dass nicht zuletzt die von der Romantik entdeckte und mit Leidenschaft auch für das Verfassen von theoretischen Texten erprobte literarische Form des Fragments gilt, dass sie eine unterschwellig traumähnliche Darstellungsform ist. Die Romantik liebt das Fragment, das ist ihnen sicherlich auch in vielen Zusammenhängen schon mal begegnet, aber sie kultiviert es auch ganz bewusst als Form der literarischen und auch theoretischen Schreibweise und Äußerungsweise. Und das hat jetzt aus unserer Perspektive durchaus seinen traumtheoretischen Hintersinn, sage ich jetzt mal. Wenn Sie sich erinnern, dass die gesamte rationalistische Tradition von Descartes an ja im Prinzip den Traum als das Unzusammenhängende von der vernünftig strukturierten Wachwirklichkeit unterschied, wenn man jetzt mit dem Fragment arbeitet, bejaht man sozusagen gerade diese Stückwerkhafte und Unzusammenhängende und schlägt sich auch der Denkform und Schreibform nach sozusagen auf die Seite des Traums. Die Theorie des absichtsvoll geschaffenen Fragments, also ist ja exotisch im Grunde, dass Fragmente aus Versehen entstehen, ist logisch, das kommt vor, aber die Theorie des absichtsvoll geschaffenen Fragments entsteht schon vor der Romantik, Ende des 18. Jahrhunderts. Sie hat im Prinzip christliche Wurzeln. Und in ihrer vorromantischen Form enthält sie auch noch die ganze sozusagen Negativbewertung des Bruchstückhaften, die wir aus der Neuzeit kennen. Zitat: Wir leben hier von Brocken. Unsere Gedanken sind nichts als Fragmente. Ja, unser Wissen ist Stückwerk. Schreibt beispielsweise der Ästhetiker Johann Georg Hamann. Und er meint hier, das ist deutlich rauszuhören, er meint hier noch unsere endliche Welt hier auf Erden. Wir haben bloß Stückwerk, wir sind nur Brocken, wir leben von Brocken, sorry. die befindet sich eben im Gegensatz zu Gottes ewigem Reich und Gottes ewigem Wissen und da ist alles vollständig und ganz. Hier ist der fragmentarische Charakter eindeutig noch abwertend gemeint. Eben das ändert sich dann aber in der Romantik mit einem Schlag. Und ein Autor, der ganz ohne diesen theologischen Jenseitsbezug und natürlich auch dann ohne diese mitgeschleppte sozusagen Negativbewertung, bloßes Stückwerk hier unten auf der Erde, zumindest zeitweilig geradezu begeistert zu einem nicht nur literarischen Nutzer dieser fragmentarischen Schreibweise, sondern eben zu einem regelrechten Philosophen des Fragments erklärt, ist der Romantiker Friedrich Schlegel. Bruder übrigens des romantischen Literaturtheoretikers und Übersetzers August Wilhelm Schlegel, Freund des eben schon vorgestellten Novalis, Freund, also jetzt Friedrich und August Wilhelm, aber Friedrich auch besonders, Freund des romantischen Theologen Friedrich Schleiermacher, Freund des romantischen Physikers Johann Wilhelm Ritter, auch Freund von Caroline Schlegel-Schelling, von Georg Forster und anderen politischen Intellektuellen. Ich erwähne das mal, Sie sehen, dass in dieser Zeit im Zeichen der Fantasie und der Freiheit aufbrechende Intellektuelle untereinander ein regelrechtes Netzwerk von Freunden gebildet haben, was erstens auch durchaus zu ihrer Theorie passt und im Übrigen zweitens auch politisch nötig war, denn als Parteigänger der Französischen Revolution, die sie alle waren, und als radikale Freiheitsfreunde, standen diese frühen Romantiker politisch unter großem Druck und es war durchaus heikel und frech und gefährlich, so zu schreiben. Wieder zum Fragment aber. Für Schlegel, für Friedrich Schlegel, ist es diejenige poetische Form, in der das Denken sich wie in Spiegelscherben frei und eben nicht auf ein Ganzes, auf ein System à la Kant beispielsweise, verpflichtet entfalten kann. Schlegel selbst hat etliche Fragmentsammlungen, unter anderem das schon erwähnte Athenäum, publiziert bzw. mitpubliziert. Und die Idee solcher Fragmentsammlungen, also dieser Mischung, die von den Bruchstücken dann hergestellt wird, und auch von einer Kultur der Widersprüche, die zwischen diesen ganzen Bruchstücken dann entstehen, in diesen Sammlungen, diese Idee einer der literarischen Sammlung gehört zum fragmentarischen Schreiben hinzu. Das einzelne Fragment soll, Zitat, gleich einem kleinen Kunstwerk von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet, wie ein Igel sein, schreibt Schlegel. Also das ist schon eine paradoxe Formulierung, als Bruchstück in sich selbst vollendet, von der es umgebenden Welt abgesondert wie ein Igel. Eben diese Igel lassen dann wiederum in der Sammlung eine neue, sozusagen eine lose, eine auf neue Weise freie Form von Ganzheit entstehen. Philosophie soll im Medium des Fragments nie mehr System, sondern, das ist Friedrich Schlegels Schlagwort für diese Idee eines fragmentarischen Philosophierens, Philosophie soll Universalpoesie sein. Nicht System, sondern Universalpoesie. Oder eine andere Formulierung, die das noch stärker mit so einem Drive versetzt, sozusagen, progressive Universalpoesie, also vorangehende Universalpoesie. Philosophie würde also gerade, indem sie dieses dichterisch-fragmentarische Vorgehen wählt, diese Igel-Scherbenstücke produziert, in Sammlungen zusammenfasst, die in sich widersprüchlich bleiben sollen, dürfen. Philosophie treibt also gerade auf diese Weise das Denken voran und eben nicht, indem Systemgebäude gefügt werden und dergleichen. Vom Traum spricht Schlegel in Zusammenhang mit dem Fragment nicht direkt. Aber ich denke, dass man nicht zu Unrecht in der Literaturwissenschaft davon gesprochen hat, dass die Literatur in der Epoche der Romantik den Traum gleichsam als Konstruktionsprinzip von Texten und Gedanken entdeckt und verwendet. Diese Formulierung, der Traum wird zum Konstruktionsprinzip, stammt von der Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Lenk. Sie hat unter dieser Maßgabe sozusagen den Traum als Konstruktionsprinzip in Texten zu erkennen, hat sie sich sehr stark auf sozusagen traumartige, patchworkartig montierte Inhalte konzentriert, die in der modernen Literatur zu finden sind und diese in dieser traumartigen Montage erstmals in der Romantik zu finden sind. Ich denke aber, diese Formulierung, der Traum wird zum Konstruktionsprinzip, lässt sich mindestens ebenso gut anwenden, nicht nur auf die Frage nach den Inhalten, sondern eben auch auf die Frage nach dem Fragment als literarisch-philosophische Form. Auch auf der Ebene sozusagen der Form des Schreibens wird der Traum zum Konstruktionsprinzip. Schlegels Metapher des Igels oder dieses Bild des Igels zeigt, dass der Witz des Fragments darin liegt, dass es sich von einer außer ihm liegenden Wirklichkeit abgrenzt. Dass es so eine Art kleine Gegenwirklichkeit zu bilden in der Lage ist. Und dass es zu dieser außer ihm liegenden Wirklichkeit in einem nicht nur logisch widersprüchlichen, sondern in einem widerstreitenden, in einem bewusst polemischen Verhältnis befindet, dieses Fragment selber. Offensive Unverbundenheit, offensiver Wirklichkeitsbruch, könnte man sagen, oder Ignoranz der Wirklichkeit gegenüber. Auch Polemik ist aus romantischer Perspektive nichts Schlechtes, sondern eben diese Igeligkeit sozusagen macht gerade die Kraft des einzelnen Textstückes aus. Schlegel hat das Motiv einer, so nennt er das, einer polemischen Totalität, die sich aus diesen vielen Stücken bilden kann. Also das Motiv der Bejahung, der wechselwidersprüchlichen Bezüge von Bruchstücken aufeinander, gerade in ihrem Widerstreit müssen sie als eine neue Form des Ganzen gedacht werden, ganz unterschiedlich zugespitzt. Also wenn man sich überlegt, was heißt das für die Theorie? Wenn ich ernsthaft sage, ich will eine Art, als Anspruch an die philosophische Form, diesen Anspruch des Fragments ernst nehmen und ich will sagen, Theorie muss so funktionieren, dass eine polemische Totalität aus solchen Einzelstücken entsteht. Was heißt das dann konkreter? Und Schlegel hat da etliche Formulierungen angeboten, die das zuspitzen. Wie soll das aussehen? Beispielsweise, Zitat, jeder Satz, jedes Buch, so sich nicht selbst widerspricht, ist unvollständig. Das schreibt er zur Arbeitsweise und zur Form der Philosophie. Und über die Form der Philosophie heißt es in einer anderen sehr schönen, auch wieder paradoxen Formulierung, jeder Mensch ist nur ein Stück von sich selbst. Und zum Thema der Identität und des Selbstbewusstseins, das damit ja schon angerissen ist, niemand versteht sich selbst, insofern er nur er selbst und nicht zugleich auch ein anderer ist. Da sehen Sie also, wie diese Idee vom Widerspruch oder sogar, also nicht nur vom logischen Widerspruch, sondern vom polemischen, vom widerstreitenden Verhältnis tatsächlich in die Praxis des Philosophierens und auch in das Selbstverständnis des Philosophen, sofern er denn überhaupt in der Lage ist, ein Selbstbewusstsein von sich zu erlangen oder ob das, sofern das überhaupt noch das Ziel sein kann, von Schlegel hineingebracht wird in diese Formulierung. Also er geht so weit zu sagen, jeder Satz, jedes Buch, so es sich nicht selbst widerspricht, ist unvollständig. Auch das nur kurz, Blick zurück, letzte Sitzung. Stellen Sie sich vor, Kant müsste jetzt mit Schlegel über dieses Theorem, über das Philosophieren diskutieren. Dann sehen Sie, wie weit die Welten da auseinander liegen. Der spätere Schlegel, Also das sind jetzt alles doch relativ frühe Texte. Man kann auch sagen Frühromantik. Also es ist ein bisschen müßig, finde ich, das auch so in Unterphasen zu untergliedern. Aber der spätere Schlegel betont dann gegenüber diesen radikalen, sozusagen auf Schreibweisen, auf Écriture bezogenen Äußerungen, stärker wiederum so etwas wie den göttlichen Charakter dieser Totalität, die sich da bilden soll in der Sammlung der einzelnen Bruchstücke. Diese Vielheiten, die als Vielheiten bejaht werden und auch in ihrer Widersprüchlichkeit bejaht werden, sollen sich zu einer Art Totalwissenschaft als Universalpoesie, aber eben auch in Gott zusammenfügen. Also es gibt da so eine Retheologisierung dieses romantischen Ansatzes. Aber auch für diese Idee dann, die der spätere Hegel dann eben stärker, sozusagen, wie man auch das Wort Romantik vielleicht in oberflächlichem Sinne verwendet, also in einer auch naturromantisch unterlegten, quasi theologischen Haltung propagiert, auch für diese Verschmelzung des Heterogenen in diesem späten Szenario finden wir bei Schlegel erneut den Traum als Gewährsmann. Diesmal in einem, also ich zitiere jetzt mal ein Gedicht, das heißt Unsere Zeit. Wohlgemerkt, also jetzt geht es, gewisser Szenenwechsel, es geht jetzt um einen die Natur durchwaltenden Gott. In dem Gedicht hat Schlegel vorher einen Felsen beschrieben, Morgenrot etc. Und dann heißt es, hier ist himmlisch Heil zugegen, fruchtbar grünt des Lebens Baum. Liebesarme hält entgegen hier das Kreuz dem Weltenraum. Sicher aus der Felsenwahrung quillt die ewige Liebesnahrung und verklärt den irdischen Traum. Sie merken jetzt schon, im Ganzen, also verglichen mit den Äußerungen, die ich vorher zitiert hatte, ist diese späte Formulierung vergleichsweise konventionell. Auch wie der Traum hier in Anschlag gebracht wird. Gott in allem, die ganze Welt ein Traum. Die frühe Romantik verwendet solche Bilder eher nicht. Sie ist, wenn man so will, die philosophisch radikalere und interessantere. Sie hat die Verbindung der traumartigen Fragmente nicht in dieser sozusagen göttlich durchwalteten Natur, so im Allgemeinen gesehen, sondern sie hat ein anderes Paradigma. Sie hat die Verbindung der traumartigen Fragmente, wie auch übrigens dieser Stücke, die wir selbst sind, die im Anderen, mit dem Anderen irgendwie zusammengebracht werden müssen, sofern ich ein Fragment bin und du bist eins und du, sind wir auch sozusagen Teile einer polemischen Totalität, aber auch eben einer solchen universalpoetischen, eines Zusammenhangsganzen oder Prozessganzen. Die Frühromantik hat sich das eher konkret und ich würde sagen regelrecht physikalisch oder vielleicht sogar physikalisch-chemisch gedacht. Die erhoffte Verbindung des Unverbundenen erfolgt physisch in Form eines Zaubers. Die Rede vom Zauber finden Sie auch durchgehend in romantischen Texten. Und es ist, das ist wiederum das theoretisch Interessante daran, nicht unbedingt eine Metapher, wenn hier vom Zauber die Rede ist. Schlegel wie auch Novalis sprachen an Stellen, wo es darum geht, wie kommen diese Stücke, diese Igel, diese Fragmentstücke denn nun auch wiederum zusammen, wenn es denn eine lose Form der Einheit werden soll. Sie sprechen durchaus ernsthaft von Magie. Und ihr Modellfall ist ein Naturphänomen dabei, also nicht Magie durch einen Zauberer mit Stab oder durch Gott oder dergleichen. Ihr Modellfall ist der Galvanismus. Also eine Art physischer Effekt oder physikalisch-chemischer Effekt soll es sein, der diese Fragmente sozusagen zum Zusammenhang, zum Zusammenfunken oder Zusammenfunktionieren bringen kann. Im Moment der Berührung bildet sich, solange die Berührung dauert, zwischen dem Heterogenen eine Art Drittes, ein autonomer Effekt, der das Fremde und Getrennte jeweils nur instabil ja, eben nicht zusammenschließt, zusammenfügt oder zusammenbaut oder dergleichen, sondern eben nur verbindet. In so einem durchaus, ja, protochemischen Sinn, sag ich mal. Galvanismus ist die Berührung unter Dreien. In diesem Sinne, auch wieder unter dem Vorzeichen des Zaubers, der Magie, aber eben fast so, sozusagen stofflich gedacht, ist ein weiteres Paradigma des romantischen Philosophierens daher, dass unter mehreren ohne Spielregeln und auch im Streit, im schöpferischen Streit sozusagen, geführte philosophische Gespräch. Auch das Gespräch wäre eine solche Sammlung, ein solches Zusammengeraten von Einzelstücken, von Fragmenten, von Teilen. Jetzt wie gesagt, ich und du, also auch wir, sofern wir Teile sind. Und in diesem Gespräch könnte dann so etwas wie eine Magie der Gedanken stattfinden. Auch da die Metapher der Berührung überall im Spiel. Und auch da eben wieder diese Vision einer polemischen Totalität, Polemik durchaus positiv gemeint, in der Stücke, Splitter, Widerstreitendes, wundersam und möglicherweise nur lose, nur zeitweilig zusammenfindet und Neues entsteht. Wir sind dem Aufwachen nah, wenn wir träumen, dass wir träumen. So lautet ein, wie ich finde, jetzt auch traumtheoretisch sehr interessantes, ganz kleines Fragment von Friedrich Schlegel, das Fragment Nummer 288 aus dem Athenäum. Ich lese es nochmal vor. Wir sind dem Aufwachen nah, wenn wir träumen, dass wir träumen. Wie immer eine eingehendere Interpretation dieses Satzes aussehen könnte. Ich denke, er zeigt etwas, das mir im Hinblick auf den Umgang des romantischen Philosophierens oder der romantischen Philosophen mit dem Traumproblem und mit dieser Frage nach dem Verhältnis Traumwirklichkeit, das mir im Hinblick darauf sehr bedeutsam scheint. In diesem Zitat ist nicht mehr allein von dem Igel die Rede. Also von der fantastischen kleinen Gegenwelt, die so ein fragmentarischer Splitter sein kann. Vielmehr ist es Schlegel bewusst, dass gerade die Schwelle, die Traum und Wirklichkeit trennt oder aber verbindet, das eigentliche Ziel und auch der eigentliche Ort des romantischen Philosophierens ist. Wie nicht allein die Nacht selbst, sondern der Übergang in die Nacht, wie der Moment der Berührung, der Moment, in dem der galvanische Effekt, die Elektrizität frei wird, so ist das eigentliche Spannungsmoment, das die Welt verändert oder vielleicht sogar verzaubert, aus der Perspektive dieses Fragments nicht unbedingt die bloße Träumerei oder der völlig versunkene Traum. Vielmehr ist die interessanteste Zone der Traum, von dem man beinahe schon weiß. Also weiß dann aber nicht, wie man im Wachbewusstsein etwas weiß. Also einfach als doch schon irgendwie wach werdendes Ich. Wir sind dem Aufwachen nahe, wenn wir träumen, dass wir träumen. Sondern der Traum in der Nähe des Wachseins ist der, von dem man sozusagen träumend weiß. Als jemand, der oder die im Traum bereits, könnte man sagen, träumt, dass er oder sie träumt. Es gibt, nicht mehr, nicht weniger behauptet dieses Fragment, es gibt eine Art Reflexivität im Traum. Ebenso wie es eine Reflexivität im Wachen gibt, das kennen wir. Denken als Reflexion und Denken des Denkens in dieser kartesischen Form. Dieses Zitat, wir träumen, dass wir träumen, in der Nähe des Wachseins, behauptet sozusagen eine spiegelbildliche Figur für den Traum. Es gibt so eine Art genuines Traumdenken. Und wir sind dann in einer eigentümlichen, dem Wachen irgendwie zugewandten Zone des Traumes, dem Aufwachen nah, wenn der Traum als Traum sozusagen selbstreflexiv wird. In dem vorhin zitierten Fichte-Stück hatten wir schon dieselbe Figur vor uns. Der Traum vom Traum entspricht der Reflexion auf das Erkennen im Denken. Sie erinnern sich. Also er hatte diese kantische Perspektive, oder sagen wir, generell die erkenntnistheoretische Perspektive. Wir reflektieren die Anschauung, wir denken, dass die Anschauung als Traum vom Traum rekonstruiert. Und Schlegel macht sozusagen ernst mit diesem von Fichte ja mehr so kurz angetippten Bild. Und er lokalisiert den Ort dieser selbstreflexiven Form des Träumens. Nicht in der tiefsten Tiefe des Traumschlafs, sondern gleichsam an seiner der Wachwelt zugewandten Oberfläche. Nahe dem Erwachen träumt der Traum sich selbst. Damit liegt die Selbstreflexion des Traums womöglich jener anderen, der wachen Selbstreflexion, ganz eng benachbart, auf die es der Romantik ankommt. Diese Art, wie man im Wachen denkt, ist aus romantischer Sicht die denkende Einbildung dort, wo sie Tagtraum ist, fantasienah, poetisch und so weiter. Auch im Wachen ist aus romantischer Perspektive der denkerisch kreativste Zustand sozusagen, der möglichst nah am Einschlafen ist. Beinahe wacher Traum, beinahe träumendes Wachen. So könnte man vielleicht die Figur beschreiben, die Schlegel mit diesem kurzen Fragment nahelegt. Beinahe wacher Traum und beinahe träumendes Wachen, sozusagen ganz symmetrisch, berühren sich fast. Von der Seite des Traumes wie von der Seite des Wachseins kommend, treffen sich die komplementären Formen einer sozusagen tageswirklichen Reflexion und einer nachtwirklichen Reflexionsform gleichsam spiegelbildlich. Und sie überkreuzen sich, oder man vielleicht noch angemessen gesagt, sie berühren sich auf der imaginären Linie oder Schwelle dazwischen. Diese Schwelle, die man nennen könnte, versinken im Schlaf oder aufwachen zum Tag. Also wenn wir das jetzt sozusagen wirklich auf die Goldwaage legen, diese Formulierung von Schlegel, wir sind dem Aufwachen nahe, wenn wir träumen, dass wir träumen, dann käme etwa diese Vorstellung von einer Schwelle dabei heraus, wenn wir jetzt hier die Differenz haben zwischen Schlafen und Wachen und hätten hier die Achse, die wir mit Descartes und Kant und so weiter klar als eine kennen, in der sozusagen hier die hellwacher Verstand oder was auch immer Erkenntnis, die kartesische, also hier sozusagen in diese Richtung zu suchen ist, maximale Klarheit. Wir hätten hier hinten das andere Extrem, also bei Kant ist es letztlich der Tod, der Tiefschlaf. Dann ist die Zone, die aus der Sicht Schlegels interessiert, diejenige, hier in diesem Bereich. Wir hätten hier das Träumens, die Selbstreflexivität des Traums, und wir hätten hier das Denken des Denkens jetzt in der romantischen Variante als Fantasieren, als dieses Versenken in der poetischen Seite, als sozusagen Wachträumerei oder dergleichen. Das Denken des Denkens in der kartesischen Form findet sich natürlich hier als diese Grenzfigur des Cogito, noch einmal abgesichert durch Gott, das hatten wir uns ja angesehen. Das hier ist aber sozusagen diese beiden Nähezonen, diese Schwelle, dieser Übergang, ist das für die Romantik spannende Gebiet. Das Oszillieren zwischen diesen beiden Formen von Reflexion. Also wenn ich jetzt sage oszillieren, wissen wir noch nicht richtig viel darüber, und das kann man auch jetzt Also da gibt es sozusagen vielfältigste Konzepte, die wir in romantischen Texten finden. Aber Sie sehen, dass das Schlegelfragment diese Symmetrie betont. Die Symmetrie der beiden Seiten, der Tag- und der Nachtform von sozusagen Reflexionswirklichkeit. Was entscheidend ist, denke ich, keine von diesen beiden Seiten dominiert die andere. Keine hat Vorrechte, jede von ihnen kann für sich stehen und ist aus sich heraus vernünftig reflexionsfähig. Jede von ihnen kann im Bild gesprochen, im Kontext einer umgreifenden Totalität ein Igel sein. Wenden wir uns zur Illustration der schon erwähnten Vielfalt, die man mit dieser Zone denn nun umgehen kann, noch einem dritten Autor zu, bei dem der Traum nun wieder eine explizitere Rolle bekommt als bei Schlegel. In den Fragmenten kommt hier und da mal sozusagen so eine brisante Stelle vor, wie die eben zitierte, dieses kurze Fragment. Sehr explizit und noch einmal ganz anders finden wir den Traum, also es gäbe noch weitere Literaten, die man hier anführen könnte, aber finde ich ganz besonders schön bei Jean-Paul. Fantasie an die Macht. Ganz bewusst dreht im Sinne dieses romantischen Grundanlegens auch Jean-Paul. Das ist wieder ein Künstlername. Bürgerlich heißt der Mann eigentlich Johann Paul Friedrich Richter. Und er ist ein weiterer essayistischer Grenzgänger in der Philosophie, der also auf der Schwelle zwischen Literatur und Theorie arbeitet. Ganz bewusst dreht Jean-Paul auch die kantische Erkenntnistheorie noch einmal auf den Kopf im Zeichen des Traums. Das zitiere ich noch mal vorweg. Hat sich nun einmal die Fantasie zum größten Glück eines Menschen der ersten Form der Anschauung a priori, welche, wie jede Leserin aus ihrem Kant wissen kann, die Zeit in ihrem Dreiklang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist, bemächtigt und sie zu ihrem Brennspiegel und Vergrößerungsspiegel herausgearbeitet und zugeschliffen, so hat sie, die Fantasie, natürlicherweise auch die zweite kantische Form der Anschauung a priori als ihren zweiten Pfeilerspiegel in ihrer Gewalt. Nämlich den Raum, der in nichts anderes einzuteilen ist als in das Nächste und in das Fernste oder im Mittelpunkt und Umkreis, nach Kant. Aber was, so Jean-Paul, ist das bisschen Mittelpunkt gegen die unzähligen Quadratmeilen der Ferne, die stets viel größer als die Nähe ist und allein durch die Fantasie erobert und genossen wird. Also da haben Sie auch nochmal so eine explizite Spitze gegen Kant. Man ist nun in der Gefahr, in der literarischen Arbeit wie dem philosophischen Denken der Romantik und vor allem in der entgrenzten Fantasie, wie gesagt, die Fernen füllt, ein überbordendes Schwelgen in subjektiven Gegenwelten zu sehen oder vielleicht auch so eine Todessehnsucht, wie sie aus den Hymnen an die Nacht herausklang. Also eine weltflüchtige Abwendung von einer ja doch nach wie vor greifbaren und auch, man denke an Krieg und Restauration in Deutschland, freiheitsfeindlichen, intellektuellen, feindlichen Realität. Dass nun aber das romantische Spiegelspiel im Zeichen der Fantasie keineswegs nur darauf zielt, die harte Wirklichkeit quasi außen vor zu lassen, zu umspielen, um pathetisch lediglich tagträumerischen oder auch todessüchtig der Nacht huldigenden Weltempfinden das Wort zu reden, das möchte ich jetzt an Jean-Paul noch kurz zeigen. Also man kann die Arbeit mit dieser Schwelle sozusagen auch als eine sehr wirklichkeits- oder gegenwartszugewandte Arbeit, wirklichkeitszugewandt ist vielleicht missverständlich, aber gegenwartszugewandte Arbeit organisieren. Jean-Paul hat in seinem letzten Roman, Der Komet, eine besonders fantastische, finde ich, aber auch beißend ironische, politisch pointierte, fiktive, reale Traumtheorie sozusagen entworfen. Ich verkürze auch nochmal, aber referiere kurz diesen Text. Jean-Paul lässt mit folgendem Passus, wie es im Text überschrieben ist, mit einem Passus wichtige Nachrichten vom neuen Traumgeberorden beginnen. Er, also das Ganze ist von einem Ich-Erzähler geschrieben, er fürchte gesellschaftliche Umwälzungen, schreibt der Ich-Erzähler. Ich las nämlich im neuesten Archiv für den tierischen Magnetismus einen Brief worin Herr Wesermann in Düsseldorf Regierungsassessor und Oberweginspektor, Mitglied der Rotterdamer, Jena und Düsseldorfer Gelehrtengesellschaft, dem Herrn Professor Eschenmeier die Nachricht mitteilt, dass er durch bloßes Wollen seine Gedankenbilder den Schlafenden als Träume zuführen könne und sie in der Entfernung von einer Achtelmeile bis zu 9 Meilen träumen lasse, was er wolle. So setzte er einem Dr. B., der von ihm eine Probe dieser Traumeinimpfung begehrte, in der Ferne einer Achtelmeile eine nächtliche Schlägerei in den schlafenden Kopf, und dieser träumte sie wirklich. Auch zweien Freunden, erzählte er, dem Geheimrate H. und dem Doktor der Rechtswissenschaft W., seien ähnliche Versuche geglückt, anderen jedoch weniger. Ich kann mir nicht denken, schreibt unser Autor weiter, dass irgendein Mensch diese Erfindung der Traumbildnerei kann gelesen haben, ohne über die Gewalt, womit nun in fremde Seelen einzugreifen ist, fast noch mehr in Sorge als in Freude zu geraten. Was wäre dagegen die Erfindung der Luftschifferei oder der Flugkunst, welche stets nur im Reich der Körper, nicht der Seelen umzuwälzen vermögen? Meine eigenen Begriffe darüber, setzt der Ich-Erzähler dann fort, hab ich wohl nirgends so stark ausgedrückt als in einem Briefe an den Herrn Polizeidirektor Saalpater in den ich deshalb 2-mal abdrucken lasse, als wäre er bloß für das Publikum geschrieben. Soweit also. In der Tat folgt jetzt im Text der Abdruck jenes Briefes, den dieser Ich-Erzähler an den Polizeidirektor geschrieben hat. Und zwar in ernstem Tonfall und in wohlgesetzten Worten, wie das ja eben auch schon. Und es wird in dem Brief eindringlich hingewiesen, das Ich weist eindringlich hin auf die Gefahren, die von dieser neuen Praxis der Traumgeberei, wie sie dieser Professor Eschenmeier da mitgeteilt hat, und womöglich sich bildenden Traumgeberverschwörungen ausgehen könnte. Euer Hochwohlgeboren, schreibt unser Verfasser an diesen Polizeipräsidenten und schildert dann einige besorgniserregende Verbrechen herkömmlichen Typs, mit der die Polizei es schon schwer genug hat. Und dann warnt er seinen Empfänger, diesen Briefempfänger, den Polizeidirektor. Zitat wieder, allein, also euer Hochwohlgeboren, allein, da zieht ein ganz frischer Feind ins Feld und harzelliert Polizeidirektoren und wir haben eine wahrhaft skandalöse Zeit. Zwar schon Paracelsus versprach und verstand jedem die Leute, welche er im Traum sehen wollte, darin erscheinen zu lassen, aber hier kam es doch auf den Mitwillen des Schläfers an. Aber dagegen halten Sie nun, bester Polizeidirektor, was der Oberweginspektor Wesermann verkündigt und durchsetzt. Er selber freilich ist ein guter Mann und schwärzt in fremde Köpfe beliebige Träume nur als ausländische Waren aus den Gewürzinseln des Lebens ein. Aber wiegt wohl einige möglicher gute Gebrauch den grenzenlosen Missbrauch auf, der mit dem Traumgeben zu treiben ist? Ist es hier mit den Träumen wohl anders beschaffen als mit den Büchern? Zitat Ende, ich kürze nochmal ab. Mancherlei Zensurwürdige durch das Traummachen ja nun aber völlig ungehindert sich unter den Menschen verbreitenden Vorstellungen, nennt jetzt unser Ich-Erzähler. Er schreibt dem Polizeipräsidenten, beispielsweise können Traumeinbläser beliebigen Menschen nächtens die Krone abnehmen oder aber aufsetzen. Sie könnten sie in neue Rollen versetzen, beleidigen oder verlocken etc. Sie könnten nachts Traumgefechte oder Traumversöhnungen lancieren. Sie könnten auch, unser Verfasser benennt unumwunden den politischen Effekt, den der womöglich bereits der existierende Traumgeber-Geheimbund bewirken könnte. Sie könnten den gesamten Staat durcheinander bringen. Gerade da, wo die Staatsdiener vielleicht nicht richtig aufpassen, unaufmerksam werden, könnten ja die Fußstapfen der Traumbündler ganz besonders zu finden sein. Etwa, Zitat, die Fußstapfen der Traumbündler, welche die Bettladen zu Treib- und Lohkästen ihres fliegenden Unkrautsahnens machen und den Leuten vor dem Angesichte aller Zensur- und Mautbeamten ihre Grundsätze vorträumen und sie dann jede Nacht mehr aufklären. Der Nachträumer der Aufklärung wird es dann wie der Nordamerikaner machen und wird nach dem Erwachen alle Gaben des Traums in der Wirklichkeit haben wollen, sodass die Polizei die Leute ordentlich wie die Falken am Schlafen hindern müsste, um sie zu bändigen. Also, im Traum könnte man am Ende aufklärerisches Gedankengut schicken in die Lohkästen und könnte sozusagen die Leute politisch aufwiegeln. Sie merken schon, das wird immer ironischer, der Text. In weiteren Kapriolen spekuliert unser Briefschreiber dann, dass auch religiöse Querelen sich ungebändigt jetzt in diesem neu erfundenen Medium der Traumgeberei austoben könnten. Lutheraner überziehen des Nachts katholische Geistliche mit dem Nachtgarn des Teufels. Und Katholiken lassen ihren Beichtvater in der Nacht vor der Beichte, bevor sie selber beichten gehen sollen, sicherheitshalber erst einmal alle Sünden selbst begehen, um sich am Tage die unständlichen Details der Beichte zu ersparen und vor allem die Strafe zu mildern. Also derlei malt jetzt der Briefeschreiber in dem Brief an den Polizeipräsidenten immer weiter aus. Bis zum Ende des Briefes dreht sich bei diesen Schilderungen der vielen denkbaren Untaten, die dieser Traumgeberorden da begehen könnte, allmählich die Tonlage. Am Anfang war das sehr botmäßig und unterwürfig, wie er sich an diesen Polizeidirektor wendet. Und zum Ende hin feiert der Verfasser beinahe, also unterschwellig, sozusagen, als ob er es selber nicht merken würde, die Möglichkeiten, die mit dem Traumgeben verbunden wären. Kurz vor dem förmlichen Briefschluss, der auch Teil eben dieser Erzählung ist, heißt es dann, ich zitiere: Wenn ich weiter nachdenke, lieber Polizeidirektor, wahrlich, das schwere Beglücken der Menschen würde gar zu himmlisch leicht gemacht, sobald man es ganz in seine Gewalt bekäme, bloß durch Träume zu erfreuen. Wunden zu schließen nach dem Schließen der Augen und den geplagten Menschen, wenigstens solange er liegt, aufrechtzuerhalten. Wahrlich, ich würde keinem Schläfer als eine gebratene Taube in den Mund fliegen, sondern ich würde mehr den kostbaren Rubin vorstellen, der die lieblichsten Träume erzeugt. Einem Blinden setzte ich so lange gute Augen ein, als er sie zu hätte. Und herrliche Nachtstücke des Frühlings- und Sternenhimmels wollte ich um ihn herhängen. Und da der Traum uns gerade verlorene Gestalten unserer wärmsten Sehnsucht am hartnäckigsten verweigert, so wäre mein erstes, einer sehnsüchtigen Mutter die Tochter wieder ans Herz zu führen, die auf höheren Welten lebt, oder auf eine Nacht den Sohn nach Hause zu bringen, der auf fernen Schlachtfeldern übernachtet. Gott weiß, was ich noch täte. Unschuldigen Gefangenen nähme ich ohnehin in der Nacht die Kettenringe ab. Und zarten Prinzessinnen steckte ich schöne Eheringe an und ließe einer schlafenden Diana-Göttin einen wachen Endymion erscheinen. Ich triebe es weit. Ende des Zitats. Ich zitiere jetzt aus der Geschichte nicht weiter und verrate nur abschließend noch so viel, dass Jean-Paul also den Schabernack so weit treibt, dass er jetzt nicht nur das Phänomen, diese Traumgeberei, die da im Rheinland offensichtlich erfunden wurde, dokumentiert und dann auch seinen Brief an den Polizeidirektor, in dem er das alles mitteilt, sondern er druckt dann auch noch den Antwortbrief des Polizeidirektors ab. Dieser Polizeidirektor Saalpeter hat also auf das Schreiben geantwortet und Jean-Paul wörtlich treu und vollständig druckt also diesen Brief ab. Wir lesen dann in diesem Antwortbrief, der ist erheblich kürzer als der doch sehr emphatische, begeisterte Brief, der die Warnung vor dem Traumgeberorden loslässt, wir lesen dann in dem Antwortbrief, wie der Staatsbeamte in einer charakteristisch anderen Sprache knapp, aber deutlich sich für diesen Hinweis auf die gefährliche Traumbündelei bedankt. Und dann auch schon berichtet, dass er erste Verhaftungen vorgenommen hat. 5 magnetisierte Studenten seien nämlich bereits als Traumdirektoren identifiziert worden. Und sie seien überführt und in Haft. Der geehrte Schriftsteller, also bei dem geehrten Schriftsteller, der diesen langen Brief geschrieben hat, sei also Dank und die Staatsmacht sei jetzt wachsam. Und der geehrte Schriftsteller solle aber die Gefahren dieser Traumgeberei in seinen Werken weiter bekannt machen und die Bürger warnen. Worauf der Ich-Erzähler dann abschließend bemerkt und dann eben auch diesen Text mit seinem eigenen Namen als Jean-Paul Richter signiert, und wohlgemerkt, dieser Text Bild in diesem großen Zusammenhang des Kometen eine Art Vorrede zum Buch. Also danach geht es dann weiter auf einer anderen Ebene. Der Ich-Erzähler bemerkt also dann abschließend, nachdem er diesen Brief des Direktors dokumentiert hat, möchte ich doch selber zu den Traumbündlern gehören. Aber nur in der Dichtkunst, diesem ersten und letzten Traumgeberorden, um meinen nachträumenden Lesefreunden nur Schönstes und Bestes vorzuträumen. Soweit also die Kostprobe der jetzt eben gar nicht sozusagen poetisch verzauberten, pathetischen Fühlungnahme mit dem Traum, sondern einer ironischen Spielerei, die sich einerseits ganz auf die Seite des Traums schlägt, andererseits aber gezielt arbeitet mit der Nähe zwischen Traum und Gedanken, dem, was die Träumer tun und dem, was die Schriftsteller tun, und natürlich der Kritikfunktion, die darin steckt, dass sich anderes, gegen die Realität gestelltes, sozusagen im Traum haben kann, in der Fantasie haben kann. Und dass ich damit eben nicht nur, naja, also damit spielt er, dass ich sozusagen nicht nur die Unterbrechung der Wirklichkeit, sondern eben auch dieses Aufsprengen einer Wirklichkeit lancieren kann. Die Leute, die aufwachen, nachdem sie so etwas geträumt haben, gehen anders mit der Wirklichkeit um, in der sie stecken, als wenn sie es nicht geträumt hätten. Das heißt, diese romantische Ironie zielt nicht nur auf die Gegenwelt, auf das ganz andere, das sonst wo gelegen wäre, von dem man nur träumen kann, sondern sie zielt auch auf die Kritik der Gegenwart. Und das romantische Unmittelbarkeitspathos läuft eigentlich darauf hinaus, könnte man sagen, diese Linie hier zu politisieren. Also diese Schwelle, den Übergang. Da wechselseitig sozusagen Provokationen anzubieten. Gut, so viel für heute. Ich fasse diesen etwas kaleidoskopartigen Besichtigung der romantischen, ja, also ob man da jetzt sagen kann, Traumtheorie im Singular, ist sicherlich unsinnig, aber dieses vom Traum inspirierten und auch, denke ich, traumtheoretisch in vielerlei Hinsicht dieser Aufbruchsphase, die bei den verschiedenen romantischen Autoren unterschiedlich gewendet wird, fasse ich nochmal zusammen. Erstens. In der romantischen Philosophie, die sich der Philosophie Kants, Sie haben es gehört, explizit in verschiedenen Varianten explizit entgegenstellt, die gegen alle Systemzwänge rebelliert und stattdessen dichterisch sein will und poetisch schreiben, in dieser romantischen Philosophie gewinnen die Nacht, der Schlaf, auf andere Weise im Schlaf der Tod und namentlich der Traum an Bedeutung. Das Träumen wird zum Urbild der freien, von der Wirklichkeit losgebundenen Schöpfung, einer Schöpfung, die bewusst irrationale Extreme nicht fürchtet. Begeisterung, Liebesleidenschaft, Wahn, Tod. Zweitens, neben der etwa bei Novalis pathetisch gefeierten symbolischen Aufwertung von Traum und Nacht oder auch des Tagtraums, kann man die von den romantischen Autoren praktizierte magische Gesprächskultur und auch die bewusst bruchstückhafte Schreibweise, das Schreiben im Fragment, als Konstruktionsprinzipien betrachten, die das Denken dem Träumen näher bringen sollen und das Träumen dem Denken. Etwa die Texte und auch die theoretischen Thesen Friedrich Schlegels spielen mit der polemischen und schöpferischen Verkreuzung, Berührung von Wirklichkeiten, Traumwirklichkeiten, Machtwirklichkeiten, die in sich stimmig, aber untereinander radikal verschieden sind und jeweils gleichsam sozusagen wachwirklichkeitsaufsprengend funktionieren. Drittens, Novalis favorisiert die Nacht und den Tod, Schlegel eher die Tagfantasie und das Leben. Im Prinzip steht die Wachwirklichkeit in der Romantik dem Traum gleichwohl letztlich symmetrisch, mehr oder weniger ausbalanciert, entgegen. Das heißt, ohne ein Vorrecht des einen gegenüber dem anderen. Der ideale Punkt, oder Punkt ist das falsche Bild, die ideale Zone des romantischen Denkens läge wohl auf der Schwelle dazwischen, im Übergang, in diesem Übergangsbereich. Hier. So wie wir am Tage reflektieren können und uns dieser Schwelle sozusagen von der vom Wachen her annähern, gibt es auch, und wiederum in der Theorie strikt symmetrisch, wenn wir uns an dieses Schlegelfragment halten, gibt es auch eine genuine Reflexivität des Traums. Wenn wir träumen zu träumen, nähern wir uns dem Übergang zum Wachen an. Und wenn wir sozusagen denkend denken, reich denken, fantasievoll denken, frei denken, nähern wir uns vom Wachen her der träumerischen, der tagträumerischen Zone der Poesie und der Fantasie an. Viertens, eine Verschärfung erfährt dieser ausbalancierte, polemische, paradoxe vielleicht auch Kontrast von Wachwirklichkeit und Traum dort, wo romantische Autoren wie etwa Jean-Paul die Form des Traums ironisch gegen die politische Wirklichkeit ausspielen und so der gesamten Form der Wirklichkeit in der Kultur dieser Ambivalenzen so etwas wie einen großen Spiegel vorzuhalten. In der Ironie verwandelt sich die Wirklichkeit des Traums zu einer Spitze gegen die Realität, womit freilich der Traum selbst dann eben auch nicht mehr bloße Fantasie bleibt. Eher steht er gleichsam als neue, bessere, schlechtere Gegenwirklichkeit im Raum und erhebt sozusagen Anspruch darauf, verwirklicht zu werden. Im ironischen Traum schießen literarische Einbildung, politische Parodie wie auch politische Utopie zusammen. Aus dem gegen die Wachwirklichkeit anarbeitenden Traum wird der Traum als eine Gegenwirklichkeit, die dann ihrerseits aber dafür arbeitet, dass die Wachwirklichkeit eine andere wird. Soweit für heute und beim nächsten Mal geht's weiter.